Verliebte in die Augen sehen, können sie die Liebessprache schnell verstehen. Liebe die, liebidi, das heißt, ich hab dich lieb. Tipiti, tipiti, tipiti, das heißt, du bist mein Typ. Hat man dann das Studium erst absolviert, wird die Sache in der Praxis ausprobiert. Erst bist du dran, dann komm ich dran und dann geht es los. Ich finde die Methode ganz famos. Geht es los? Ich finde die Methode ganz famos.